Dass ich für diesen Film unterschrieben habe. Ich meine, mein Gott, ich verstehe diesen Film nicht. Niemand wird diesen Film verstehen. Und? Ich verstehe auch einiges nicht. Beispielsweise, warum wir bald eine dritte Trilogie von Star Wars werden ertragen müssen. Gut, okay, alles klar. Das wird in der Zukunft passieren, sprich in 2 Wochen kurz vor Weihnachten. Aber hier und heute unglaublich penetrant in den Charts. Platz 5, erst wieder da, von David Vnent. Wie möchten Sie heute Abend von mir angesprochen werden? Herr Hitler würde mir genügen. Sie können auch meinen Führer sagen, aber nur, wenn Sie wollen. Der Wiedergänger, der Untote, der nicht erledigt zu sein scheint im kollektiven Gedächtnis der Deutschen, im unbewussten Schuldgedächtnis. Gibt es so etwas? So wie es das Schmerzgedächtnis des Körpers gibt? Hitler, nach 70 Jahren auferstanden, kitzelt aus den Deutschen, denen von hier und heute, eine verstörende Begeisterung für den Massenmörder heraus. Was der Bestseller »Er ist wieder da« behauptet, belegt, beweist der Spielfilm in seinen dokumentarischen Sequenzen. Dass sich Leute heute noch mit Hitler vor die Kamera stellen mögen, wollen, es toll finden. Realität und Fiktion, Wahn und Vorstellung lösen sich für einen Moment auf. Das ist ein unglaublicher, verstörender Effekt in David Vnents Film. Platz 4, Platz 3. Es ist Animationszeit im Vorweihnachtskino. Vampirklamotte. Hotel Transylvanien 2 von Gendy Tartakovsky. Oder Die Reise. Alles steht Kopf von Ronaldo del Carmen und Peter Doctor. In das Gehirn eines kleinen Mädchens. Das ist das Lammzeitgedächtnis. Erzählt aus der hirnlichen, gibt es das Wort? Aus der hirnlichen Innenperspektive. Ich habe in den Handbüchern darüber gelesen. Du hast die Handbücher gelesen? Du bist mein Navi. Pixar-Fantasiebombe, manchmal verwirrend offen gestanden, manchmal herrlich durchgeknallt. Ah, 007. Platz 2. Was ist los, James? Spectre von Sam Mendes. Es gibt nicht einen Menschen beim MI6, der nicht darüber spricht. Und über was genau wird gesprochen? Darüber, dass sie in Mexiko einen Schritt zu weit gegangen sind. Dass sie erledigt sind. Und was glauben Sie? Was ich glaube, ist, dass Figuren im Kino, die eine nachhaltige Schädigung an den Tag legen, sprich denen einer auf den Leib geschrieben wird, dass damit sogar Helden wie Bond, James Bond, auf der Leinwand wieder interessant werden können. Insofern ist Spectre mit Daniel Craig, gerade weil die Action-Szenen nicht mehr allein im Vordergrund stehen, ein spannenderer Bond-Film als viele andere vorher, wo die Figur an sich gar kein Innenleben mehr besaß. Interessant wird James Bond in Spectre, weil er von seiner dunklen Vergangenheit getrieben wird. Gut, schon noch auf Comic-Niveau, aber immerhin. Gleiches gilt vielleicht noch deutlicher oder besser extremer wie komplexer für Katniss Everdeen. Platz 1, die Tribute von Panem, Mockingjay Teil 2 von Francis Lawrence. Ich werde Snow töten. Nichts Gutes ist vor ihm sicher, solange er lebt. Und ich kann nicht immer wieder reden darüber halten. Die Heldin aus den Tributen von Panem ist im letzten Teil der Saga immer mehr eine Getriebene, die sich von falschen Gefährten und richtigen Feinden in eine Rolle gezwungen fühlt, die ihr nicht entspricht, für die sie schlicht instrumentalisiert wird. Denn Katniss ist von all dem Grauen, von den Toten, die sie bei ihrem Kampf gegen den Diktator zurückgelassen hat, traumatisiert. Jegliches Revolutionsgeschwafel bleibt ihr fremd, weil die Bestialität dieser Welt sie innen eben nicht, wie so viele andere Superhelden im Kino, unberührt gelassen hat. Hier im Finale erweist sich die Verfilmung der Susan Collins-Romane als dunkle Dystopie, die dem Attribut der Dunkelheit alle Ehre macht. Die Tribute von Panem-Verfilmungen haben das Zeug zum Klassiker.